Der Kampf im Osten. Der ununterbrochene Ansturm des bolschewistischen Gegners auf die Festung Breslau scheitert immer wieder an dem eisernen Abwehrwillen ihrer Verteidiger. Männer und Frauen greifen mit zu, um die Stadt ständig verteidigungsbereit zu halten. Das Wort ihrer Führer, es war ihr Befehl, die Heimat zu schützen vom Feind.